Meine. Jacke-Buch. Meine Zeit ist vorbei und ich verteil feststehende Schellen an die Arbeitskollegen. Doch es gibt noch viel zu entdecken, aber nicht mehr viel zu rappen. Es war eine geile Zeit da am Mic mit Stärken, Schwächen. Von Cargo 1 zu Cargo 12 gehörte Mut und Depressionen. Andere Menschen, nicht Alex, völlig dem Anspruch entsprechend. Viel zu viel Stress, Emotionen, Texten. Doch die Welt hat sich verbessert, damit meine ich nicht den Scheiß aus der Presse. Ich meine meine Ängste und ich meine meine Welt, die ich kenne, die ich lebe und denke. Meine Realität, ein Weberknecht an der Flasche Wein. Ich bekam Qualität, darf erwachsen sein mit anderen Problemen. Doch diese sind nicht allgemein angenehmer als allein zu sein. Man war nie famed und kann nie unfamed sein. A house and a wife, a new supreme becomes the rising sun. Horoscopes say if we ever learn from each other, then all hope will save my gun. Do another. Und das Wort super definiert unseren Zustand. Superfood, Supermarkt, Supermutant, Super Plus 95 Oktan. Super, super, super. Meine Zeit ist super. Und dann auf allen Kanälen. Man geht durch Chemnitz und ein Messer steht im Messenger-Nachricht. Hast ne Familie, Kinder oder alleine deine große Liebe, die du beschützen willst. Vor Vergewaltigung und diversen Identitäten, um dem Geschehenen zu entgehen, dem Traum. Traumatisierten vor Verfolgung drückenden Goldstücken, Vermummungsverbot auf dem Mund. Ey, lass mal den Horn, ihr verkauft uns dumm wie Brot. Ihr tragen Menschen Identitäten wie Wollmützen. Ihr wollt mich, meine Frau, dieses Volk schützen? Dann schützt diesen Wald mit euren Polizisten. Schützt euch vor Fehlern der Geschichte und nutzt eure Gerichte. Und denjenigen, die geschützt werden müssen, Gewissheit zu vergewissern. Doch was passiert hier inmitten meiner Zukunft? Man muss stichfest stricken, zur Oma sagen, damit die Enkel nicht im Sarg vom Stadtfest kamen. Das Blut auf der Straße gab es schon damals. Und ja, ich bin ein Nazi. Wie Onkel Scroopers, und wer das jetzt nicht versteht, hey, der geht nochmal in den Schulbus, weil du es tun musst. Jungs wie du haben Wut genug. Hey, schau dir die Alten an. Diese Pfandflasche sammeln, ja. Sie leben hart an der Grenze, ich gehe durch alle Ingredienzien und sehe Armut bis zum letzten Pfennig. Renten, haha, alles Geschwätze. Kinder erzogen, nichts mit Bruttolohn und der Dividende des Kapitalismus. Mir macht es mindestens Ängste, wenn ich nicht mal an mich, sondern ans Gesicht meiner Kids denke. Dass man sie fickt, meine Enkel in einer Gesellschaft gesprenkelt von Wasser der Integration, Gesellschaftskritik. Hier wird die Stabilisierung, die UN destabilisiert die Gesellschaft, gefickt. Offene Grenzen, offene Schulen, unsere Gefängnisse, unsere Ballungszentren. Gib mir einen Bereich, in dem es heißt, jo, wir schaffen das. Nee, Mann, wir sagen nicht, wir schaffen das. Wir sagen, jo, wir haben satt. Wir haben satt. Danke Vater Stadt, und wenn man wage sagt, dass es hapert, hackt in dem Sozialapparat, ist man Nazi der ersten Stunde. Opa, wer so stolz auf dich? Neulich hab ich auf dem Dachboden ne Kiste entdeckt, die hat mein Opa 2019 da versteckt, und da war Cargo drin. Opa war Rapper bei Rappers in, und da kam von oben wie ein Javelin. War nicht rechts, links, er war Künstler. Und so, sein Wort war so viel wert wie eine Kerze im Winter. Du bist umstritten, du bist authentisch, du hast Integrität. Ja, man kennt dich, das ist deine Zeit, wo du Mensch bist. Du lebst etwas vor, bis es zu Ende ist. Meine Zeit ist vorbei. Aber du schreibst jetzt Lines. Alles Gute zum Geburtstag, Bushido. Alles Gute zum Geburtstag. 40 Jahre bist du, meine Herr. Wie sich diese Welt verändert hat. Das ist scheiß, ne? Politisch zu rappen. Gürtellinien. Scheiße, harte Texte, ne? Selbst Kollege sagt, ja, Holocaust-Zeilen, schon ein hartes Ding. Naja, haut rein, Leute.